Themen ins Deckchen, Leben gestalten, Herzlich willkommen bei Grüß Gott, dem Podcast von ERF Medien Österreich. Christian Veits begleitet Sie durch diese Ausgabe. Mein Gesprächspartner ist der Bibelexperte Peter Rettinger. Mit ihm spreche ich über Grundfragen des christlichen Glaubens. Tod und Auferstehung. Diese beiden Begriffe gehören im christlichen Glaubensverständnis zusammen. Wenn wir auf den vertrauen, der den Tod überwunden hat. Jesus Christus ist für die Verfehlungen der Menschen gestorben, er hat die Strafe für ihre Sünden auf sich genommen. Und genau deshalb ist Jesus für uns so wichtig, meint Peter Rettinger. Denn sonst ist keiner da, der unsere Sünden übernehmen könnte. Wir müssten sie dann eben selbst vor Gottes Gericht verantworten, das können wir zwar tun, schützt uns aber nicht vor der Strafe für diese Verfehlungen und das ist dann der endgültige Tod, sprich das ewige Fernbleiben von Gott. Allein der Glaube an die Vergebung der Sünden durch Tod und Auferstehung Jesu rettet uns vor dem ewigen Tod. Das ist in Kürze der Kern des Evangeliums. Herr Rettinger, wenn Sie sagen, Jesus hat die Sünde auf sich genommen, warum gerade Jesus? Ist Jesus so speziell in dieser Art? Für viele war er ja nur ein guter Mensch, der auf die Erde gekommen ist. Warum konnte Jesus alle unsere Sünden auf sich nehmen? Wenn wir in ihm nur den Menschen sehen, dann ist es in der Tat sehr fragwürdig und es haben ja auch einige seiner Zeitgenossen gesagt, wie kann dieser Sünden vergeben? Ja? Er macht sich ja damit zu Gott. Und in der Tat, er war Gott. Also in Jesus war Gott selbst gegenwärtig, anwesend. Also der Gott, der uns vors Gericht zitiert, ich sage es jetzt einmal so ganz einfach, der Gott, der uns vors Gericht zitiert, der gibt uns gleichzeitig den Verteidiger, der uns in diesem Gericht verteidigt. Und es ist so, als ob der Richter selbst im Grunde die Strafe begleichen und bezahlen würde. Und auf diese Weise hat Gott seine Gerechtigkeit und seinen Anspruch, die Sünde zu richten und gleichzeitig seine Liebe miteinander in Einklang gebracht, indem er selbst das Gericht auf sich genommen hat. Aber es ist ganz richtig, wenn wir Jesus nicht als den Sohn Gottes sehen, als Gott selbst, göttliche Gestalt, dann würde es natürlich keinen Sinn machen. Und die Schuld auf sich nehmen kann natürlich auch nur jemand, der selber keine Schuld hat, der eine weiße Weste hat. Ne? Genau. Genau. Das hatte er. Ja. Was gilt es zu begreifen? Dass Christen die Todesstunde im Grunde schon hinter sich haben. Sie sind bereits gestorben mit und in Christus. Und deshalb gibt es für sie auch nicht mehr das Gericht, das mit dem Tod so untrennbar verbunden ist, wenn wir noch einmal an dieses Jesuswort denken. Ich versichere euch, dass alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, das ewige Leben haben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Da muss man jetzt natürlich sagen, hier wird ja von zweierlei Tod gesprochen. Das eine ist der biologische Tod, den natürlich ein jeder Mensch schon noch vor sich hat. Aber das klingt jetzt natürlich so, als ob wir den Tod schon hinter uns hätten, dass wir nicht mehr sterben werden. Wie ist das vielleicht nochmal genau zu verstehen dann? Da muss man auch ein bisschen sich gewöhnen an die Art und Weise des Johannes, Dinge zu denken und zu formulieren. Er liebt es, das ewige Leben, das wir ja normalerweise in der Zukunft erwarten, dieses ewige Leben als ein Leben darzustellen, das schon jetzt begonnen hat. Und deshalb ist auch der Tod schon Vergangenheit. Natürlich nicht der biologische Tod, aber jetzt diese theologische Sichtweise des Todes, nämlich die Trennung von Gott, das Abgeschnittensein vom lebendigen Gott. Johannes in einem seiner Briefe formuliert es, wir wissen, dass wir den Tod hinter uns gelassen und das unvergängliche Leben erreicht haben. Wir erkennen es daran, dass wir unsere Brüder lieben. Wer dagegen nicht liebt, bleibt im Tod. Das heißt also, es gibt schon einen Tod im Leben, einen Tod, der sich zum Beispiel in der Unfähigkeit zeigt, zu lieben. Aber die hat ja auch ein Christ immer wieder mal, nicht? Ja, wobei grundsätzlich zu sagen ist, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Und da, wo wir dem trauen und dem glauben, dass das so ist, dann wächst auch als Frucht des Geistes, schreibt Paulus, wächst auch die Liebe und die Fähigkeit zu lieben. Tatsache ist, Tod, das ist für Johannes nicht etwas, was nach dem Leben kommt, sondern das ist vielmehr die Sphäre, in der wir unser sogenanntes Leben führen. Und Johannes knüpft mit diesem Sprachgebrauch, denke ich, jetzt auch wieder an die alttestamentlichen Aussagen an, die ich schon im ersten Teil der Sendung erwähnt habe. Das Totenreich, der Raum, wo man Gott nicht mehr lobt, Tod als Trennung, nicht nur vom biologischen Leben eben, sondern Trennung von Gott. Wer nicht in Verbindung mit Gott steht, der das Leben schlechthin ist, der ist lebendig tot. Leben ohne Gott ist Dasein im Tod, abgeschnitten von der Quelle des Lebens. Bekehrung ist dann so etwas wie Totenauferweckung. Wer Christ wird, dem wird das Leben geschenkt. Und Leben heißt nichts anderes, als mit Gott in Verbindung zu stehen. In seinem Evangelium hat es Johannes so ausgedrückt, das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Insofern gibt es auch ein Leben vor dem Tod. Wenn ich das jetzt so höre, dann muss man ja auch erkennen oder sagen, dass viele Menschen auf der Welt, die das rundheraus ablehnen, eigentlich sozusagen lebendig tot sind, wie Sie das ja auch gesagt haben, also eigentlich ein erschreckender Gedanke. Das physische bzw. das biologische Sterben, das steht trotzdem uns noch bevor. Ja, das ist einfach so. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass es einen enormen Unterschied macht, ob ich abkratze, wie manche sagen, ja, kratzig ab. Den Löffel abgeben. Oder den Löffel abgeben. Oder ob ich heimgehe, wie es vom Sterben von Christen manchmal gesagt wird. Er geht heim. Mhm. Ja, ob der physische Tod für mich das Ende bedeutet, ob er die Vorladung zum Gericht bedeutet, oder ob es für mich ein Heimkommen ist. Übergang in das ewige Leben und in eine Existenz ohne Todesschrecken. Das ist ja die große Perspektive, die uns das letzte Buch der Bibel die Offenbarung gibt. Wo es unter anderem heißt, vom Thron her hörte ich eine starke Stimme, jetzt wohnt Gott bei den Menschen. Er wird bei ihnen bleiben und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Es macht einfach einen Unterschied, ob jemand als Christ stirbt oder als Atheist. Es macht einen Unterschied, ob ich eine Ewigkeitsperspektive habe oder nicht. Paul Zulehner, der katholische Theologe, hat es ja so schön ausgedrückt, früher haben die Menschen länger gelebt als heute. Heute leben die Menschen 80 Jahre und dann ist alles vorbei. Früher haben die Menschen 40 Jahre gelebt plus eine ganze Ewigkeit. Das klingt natürlich jetzt sehr nett, ist ein nettes Gedankenspiel auch, das jetzt zu hören von Paul Zulehner. Aber in der Praxis haben doch auch die Christen, also man darf sie nicht beschönigen, aber auch immer wieder Christen haben auch Probleme mit dem Sterben, mit dem Tod. Ja. Ich glaube, dass diese Angst vor dem Tod auch etwas Kreatürliches ist. Also diese Angst vor dem Sterben oder vor dem Getötetwerden finden wir ja auch bei Tieren. Fluchtmechanismen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr tief auch biologisch in uns verankert und kann natürlich dann bei entsprechender Gefahr sehr stark zum Ausdruck kommen. Das ist überhaupt nicht zu leugnen. Der Tod ist ein Feind, der in Angst und Schrecken versetzt. Und das kann besonders heftig wohl auch in der Sterbestunde noch geschehen bei dem einen oder anderen Menschen, auch wenn er Christ ist. Aber ich denke, da ist der Glaube an Christus das einzige Mittel oder der einzige Weg, dieser Angst zu begegnen. Irgendwie, wenn ich spüre, er hält meine Hand, so wie mir vielleicht ein Mensch in der Todesstunde meine Hand hält und mir deutlich macht, du bist nicht allein gelassen. Mhm. So sagt auch der lebendige Gott, du bist nicht allein gelassen, du kommst zu mir. Es ist nicht leicht, das Leben loszulassen. Das kennen wahrscheinlich die meisten Menschen von uns. Das Leben loslassen heißt ja vor allem auch Beziehungen loslassen, Abschied nehmen von geliebten Menschen, von Menschen, mit denen man eine Geschichte hat. Und es wäre, glaube ich, völlig unnatürlich, wenn uns das leicht fallen würde. Aber es wird aufgewogen durch die Aussicht, dem Gott zu begegnen, der uns aus Liebe erschaffen hat und zur Liebe erschaffen hat und der uns mit offenen Armen empfängt. Tod und Auferstehung, das war das Thema der heutigen Ausgabe von Grüß Gott. Der Experte dazu war Peter Rettinger. Er ist Journalist und Pädagoge und unter anderem leitet er als Bibellehrer Seminare und Freizeiten. Außerdem ist Peter Rettinger ein gefragter Redner. Wenn Sie Fragen haben zu dieser Sendung, dann schreiben Sie uns die E-Mail-Adresse erf@erf.at. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Christian Veit sagt, auf Wiederhören.